Dankeschön. Nelly, alles Liebe. Tschüss. Ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Julia Jochem und ich lege euch nochmal nachtlager.de sehr herzlich ans Herz. Bis morgen. 1 Uhr Radio ist live, wieder Fernsehen. Bis dahin.